WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute gibt's auch wieder eine freie Themennacht. Also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben und fasst euch relativ kurz, dann können die Kollegen schnell reagieren im Hintergrund. So, es geht los heute mit der Inge. Und Inge ist 77, guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Inge, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ich habe eine Familie, die ich immer schon viele, viele Jahre unterstütze. Und die sind wohnen im Oman und die haben jetzt kein Geld mehr und ich kann sie jetzt auch nicht weiter unterstützen. Moment, die wohnen im Oman? Ja. Und die unterstützt du, diese Familie, schon seit vielen Jahren? Ja. Wie viel Geld unterstützt du diese Familie? Ja, also das kann ich hier nicht so am Fernsehen sagen. Also ungefähr, damit ich... Es ist ziemlich viel, also es ist schon einige Tausend. Sind das, weil die Frau war auch krank und die hat Zwillinge gekriegt und in Oman ist alles sehr teuer. Und da habe ich dann viel Geld hingeschickt, um sie da immer rauszuholen. Sie wäre auch beinahe gestorben, weil das war eine ganz schwierige Geburt mit den Zwillingen. Und wie bist du denn überhaupt an diese Familie rangekommen? Ja, den Mann habe ich vor 10 Jahren mal in Tunesien kennengelernt. Tunesien war früher meine zweite Heimat. Mhm. Da waren viele Deutsche, die da ihre Häuser hatten und auch viele Urlauber aus Deutschland. Und da hatten wir immer eine sehr gute Verbindung. Und da war ich 10 Jahre auf Djerba und 10 Jahre in Hammamet. Und ich kenne Tunesien besser als Deutschland sozusagen. Was hast du da gemacht? Urlaub. Urlaub, ach so, ich dachte, du hättest irgendwie gearbeitet. Nee, gearbeitet habe ich mein Leben lang, aber meinen Urlaub habe ich in Tunesien. Immer Tunesien. Da hast du den Mann kennengelernt von dieser Familie? Ja. Hat der da auch Urlaub gemacht? Nee, der hat gearbeitet da. Ah ja. Aber die haben ja immer wenig verdient und dann ist er irgendwie von einem Omani angeworben worden, nach Oman zu gehen und da hat er auch immer gearbeitet, aber der Oman, da ist es ja so, der Sultan sorgt für seine eigenen Leute. Die kriegen alles umsonst sozusagen in ihrem Land. Aber die Zugereisten, ne, die werden so eng gehalten, also kriegen so wenig Gehalt, dass sie eben kaum davon überleben können, weil die Mieten sind da auch nicht ganz niedrig. Ach so, das ist ein ich hatte so verstanden, dass das eine Familie aus dem Oman ist. Nein, es ist eine zugereiste Familie. Genau, so ist es. Genau. Und die Familie kommt aus Tunesien? Genau. Ah ja, eine arme Familie. Ja. Wie viele Jahre unterstützt du die Familie schon? Nee, Familie, also er hat ja dann vor 5 Jahren die Frau geheiratet, die er da kennengelernt hat, das ist auch eine Tunesierin. Ihre Mutter war auch in Oman und 5 Jahre haben sie das, 4 Jahre wird das Kind jetzt im November und die Zwillinge sind Anfang des Jahres geboren. Okay, meine Frage war, wie viele Jahre du sie schon unterstützt? Die Familie, ja, solange ich sie kenne. Na, wie lange kennst du sie denn jetzt? Ja, die Familie direkt 5 Jahre. 5 Jahre, okay. So, und jetzt gibt es Probleme. Ja, jetzt geht mein Geld aus. Und ich wollte so gerne das Kind noch mal zum Geburtstag besuchen, weil er liebt mich und ich liebe ihn, den Kleinen. Der wird jetzt 4 Jahre im November. Und da wollte ich unbedingt noch mal gerne hin, weil ich bin im Moment auch immer mit meinem Herzen ziemlich schlecht dran. Und wenn ich dann eben halt da nicht mehr hin kann, das wäre das Schrecklichste für mich überhaupt. Ne? Das heißt, du hast jetzt nicht das Geld mehr, einen Flug zu bezahlen? Ich könnte das schon, aber ich gehe dann auch allmählich in die Miesen. Ne? Gibst du den Leuten denn im Moment auch noch Geld? Obwohl für die Miete habe ich denen immer was gegeben. Und für die Krankheit der Frau, die hatte Augenoperationen und so weiter. Bis heute machst du das? Ja. Obwohl du selbst sehr wenig Geld hast? Ja, jetzt habe ich weniger Geld. Vorher hatte ich ja viel Geld. Das war es ja, ne? Aber jetzt wird es doch eng, ne? Also hattest du eine Rücklage? Eine Ja, hatte ich. Ah ja, und die ist dann sehr, sehr viel darunter gegangen? Ja, genau. Mhm. Jetzt möchte ich gerne wissen, was ich machen kann. Ich kenne zwar einige Leute, aber in meiner ganzen Bekanntschaft und Verwandtschaft sind keine reichen Leute. Und ich meine, obwohl Reiche ja auch nicht immer was geben, ne? Aber jetzt weiß ich nicht, was ich mache jetzt. Da bin ich jetzt aber auch relativ überfragt, wie du da... Also es geht darum, dass du den Flug bezahlst und du wohnst dann wahrscheinlich doch im Hotel oder kannst du Nein, ich wohne bei der Familie. Kannst bei der Familie wohnen. Ja. Ein Hotel, das wäre auch... Ja. Die sind ja auch nicht ganz billig da, ne? Und das glaube ich auch, ja. Was kostet eigentlich so ein Flug dahin? Also ich habe so Anfang September gefragt, da kriegte ich den billigsten Flug hin und zurück für 470 Euro. Okay, das ist ja überschaubar. Das ist nicht zu viel. Das ist nicht zu viel. Und das kannst du nicht irgendwie zusammenkratzen? Ja, ich muss mal sehen. Denn aber da bin ich jetzt auch überfragt, Inge, wie du an das Geld kommst. Gerne. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich finde es aber erstmal toll, dass du so lange die Leute da unterstützt hast und denen geholfen hast. Und offensichtlich ist da auch eine enge Verbindung entstanden zwischen euch. Ja, ganz genau. Die Frau ist auch eine sehr nette und liebe Frau und überhaupt der Sohn, der ist so ein süßer Kerl und der jedes Mal, wenn er eine blonde Frau in Oman sieht, dann sagt er, Papa, da ist Inge, ne? Weil da gibt's ja nicht so viel blonde Frauen. Ne? Wie kommt das erklärt? Und dann deswegen, ich liebe den Jungen, also. Ja. Wie kommt das? Wie kannst du das erklären, dass du so engagiert bist? Tja, ich habe selber keine Familie. Ne? Und wenn ich so mal depressiv war, dann habe ich gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Was soll ich da sparen, für wen und was? Ne? Und deswegen habe ich diese Familie dann eben schon so lange. Finde ich sehr nett, finde ich super. Ja, gut, dass du das sagst. Das finde ich mal endlich schön. Ja, warum nicht? Wenn man so jemanden persönlich kennengelernt hat und man weiß auch, das Geld, was man da hingibt, das versickert nicht irgendwie, sondern das wird auch gut eingesetzt. Genau. Dann kann ich das schon verstehen, dass man sowas macht. Ich hatte mal voriges Jahr, wie die Frau da im Krankenhaus lag und kriegte die Zwillinge, da hat sie ja einen ganzen Monat gelegen und sie durfte sich nicht mehr bewegen und so weiter. Und dann habe ich mal einen Heilpraktiker an der Strippe gehabt und der sagte, ja, warum unterstützt du die? Hast du doch gar nicht nötig, lass sie doch einfach hängen und tu nichts und denk an dich. Und also ich komme da nicht mit zurecht. Ich habe die Ader eben, dass ich jemandem helfen muss. Und da ich ja selber keine Familie habe. Ja. Aber du musst natürlich sehen, dass du dabei nicht zu kurz kommst. Nee, das darf natürlich auch nicht sein. Und ich merke schon, das ist ziemlich eng genäht bei dir, wenn du die 400 Euro nicht mehr hast. Da ist schon nicht zu spaßen. Da musst du schon ein bisschen aufpassen. Also helfen ist ja alles gut, aber du bist eine Frau von 77 Jahren, du sollst ja auch noch ein bisschen was von deinem Leben hier haben und dir was gönnen können. Wie sprichst du und kommunizierst du mit den Leuten? Ja, er spricht gut Deutsch. Ach so, wie praktisch. Und wir lernen dann immer Deutsch zusammen und ich war auch hier mal auf der Volkshochschule und habe da mal Arabisch gelernt, weil ich ja schon 30 Jahre immer nach Tunesien fahre. Ne? Stimmt, dann könnt ihr euch so mit beiden Sprachen ein bisschen näher kommen. Ja, sowieso. Also das ist nie ein Problem gewesen. Also liebe Inge, in Sachen 400 Euro habe ich keine Idee, aber ich finde toll, was du da machst. Und hast du keine Idee? Ich wüsste nicht was. Vielleicht kann man ja nochmal überlegen, dass man irgendwie, dass irgendjemand nochmal eine Idee hat, wie ich da weiterkomme. Nee, weißt du, Inge, ich möchte jetzt hier nicht einen Aufruf machen für dieses Jahr. Nee, ich weiß. Das möchte ich wirklich nicht. Nee, das aber man kann mir das ja mal telefonisch nochmal irgendwie zukommen lassen, wenn da irgendwie... Vielleicht meldet uns ja jemand eine Idee, das wäre auch nicht schlecht. Und dann könnten wir dir das sagen. Oder so. Ne, so machen wir das. Okay, vielen Liebe Dank. Liebe Inge, toi, toi, toi, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Christian, 27. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christian. Hallo. So, dein Thema. Ja, bei mir geht's um Folgendes. Mein bester Kumpel ist vor, ja, circa, na, nicht ganz 2 Monate, aber vor einer Weile halt gestorben. Und ich sag mal so, auch wenn es noch nicht lange her ist, alle sagen mir, das dauert eine Weile, aber ich komme halt damit nicht wirklich klar. Wie lange ist es jetzt genau her? Also er wurde zum letzten Mal gesehen am 28. Juli. Wie, er wurde zum letzten Mal gesehen? Also da war er noch bei seiner Schwester irgendwo vor der Tür da. Also da wissen wir den letzten Tag, wo er gelebt hat, sag ich mal so. Und zwei Tage später habe ich mit ihm auch noch geschrieben. Das hört sich ja so an, als wäre einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Nee. Was ist denn passiert? Also ich habe mit ihm, wie gesagt, 1-2 Tage später noch mal geschrieben, weil wir uns vorher, sag ich mal, ein bisschen gestritten haben und so, aber das war nichts Grobes bei uns. Wir haben öfter mal 2-3 Wochen dann mal nicht geschrieben oder irgendwas. Okay. Aber jedenfalls haben wir dann da geschrieben. Ja. Und dann einen Tag später hat er nicht mehr geantwortet. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass das, wie gesagt, bei uns öfter so war. Ich habe mir da nichts bei gedacht. Okay, aber sag mir doch jetzt mal, woran er gestorben ist. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht mal. Wo hat man ihn denn gefunden? In der Küche. Er lag in seiner Küche. Er lag in seiner Küche? Ja. War tot? War tot, ja. Wie alt? Er war 38. Ich bin 27. Da kannte mich schon, wo ich ein Jugendlicher war. Wir kennen uns schon ewig. Auch mein Vater kannte er und... Aber wenn das so rätselhaft ist, dann veranlasst doch die Staatsanwaltschaft eine Obduktion. Das haben sie gemacht. Aber wir warten bis heute noch drauf, was da rausgekommen ist. Mir macht das ja, mir gibt das ja selber Rätsel auf, weil... Also wenn man hat ihn am 28.07., also in der Zeit, da ein bisschen später ist es passiert. Und ja, dann, muss es passiert sein, ja. Und dann weiß man heute immer noch nicht, an was er gestorben ist? Nein, immer noch nicht, nee. Das war so, ich habe sogar selber bei der Kripo angerufen, weil ich habe die Kripo sogar selber da gesehen, vor der Tür, weil ich das erfahren habe. Die werden dir keine Auskunft geben, weil du kein Angehöriger bist. Kennst du denn einen Angehörigen? Ja, seine Schwester, ja. Dein wen? Deine Schwester. Deine Schwester. Und die Schwester weiß es auch nicht? Die weiß es auch nicht. Ich bin mit ihr ständig in Kontakt und... Ist denn der Freund schon beigesetzt? Nein, das kommt am Dienstag, ja. Deswegen habe ich ja auch angerufen, weil ich einfach nicht, na, was heißt, nicht weiß, na, hingehen werde ich, aber ich weiß nicht, wie ich das irgendwie durchstehen soll, sag ich mal so. Also mich irritiert das sehr, wenn, das heißt hier, der Leichnam ist freigegeben und zur Beisetzung. Das heißt, ja, genau das gibt mir ja auch Rätsel auf, genau das, ja. Genau, und das heißt nämlich, die Rechtsmedizin hat ihre Arbeit abgeschlossen und müsste eigentlich die Angehörigen darüber informieren, was nun geschehen ist. Ja, und genau das ist eben nicht der Fall, ja. Mhm. Was vermutet? Also die Schwester schrieb mir letztes Mal, wo sie mir geschrieben hat, dass er freigegeben ist zur Beerdigung und wann die Beerdigung ist. Da hat sie mir gesagt, die Untersuchungen, die toxikologischen und zoologischen Untersuchungen dauern noch eine Weile an. Mhm. Deswegen wundert mich das ja. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie das ist, ob die da vielleicht noch irgendwelche, sag ich mal, irgendwelche Proben genommen haben, dass sie das immer noch feststellen können, irgendwo dran, oder ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, wie lange sowas dauern kann. Vielleicht, wenn der Fall kompliziert ist, dass es sich wirklich etwas hinziehen kann. Was vermutet denn die Schwester, was da passiert ist? Also wir können, sag ich mal, nur danach gehen. Die Schwester hatte mit seinem Arzt telefoniert, der wie aus der Pistole geschossen gesagt hat, er vermutet, dass es ein Herzinfarkt war. Mhm. Wobei man also dieses, denke ich, glaub ich mir mal, dass er irgendwas am Herz gehabt haben muss. Ja, wobei man dieses relativ schnell feststellen kann. Ja, das denke ich mir eigentlich auch. Aber er hat dir nie irgendwelche Beschwerden dieser Art von Beschwerden erzählt? Naja, nicht wirklich. Also jedenfalls nichts Schlimmes. Also ich habe selber zum Beispiel, mein Herz ist zu schnell und ich bin selber oft in Behandlung und die finden das nicht und die finden das nicht. Mhm. Und wo er beim Arzt war, haben sie wohl auch gesagt, sein Herz ist zu schnell, mhm, und haben EKG und sowas gemacht. Mhm. Und da hat er mir aber gesagt, da war alles in Ordnung. Mhm. Nun vermute ich aber irgendwie, dass der mir vielleicht nicht die Wahrheit gesagt hat, dass er vielleicht wie eng mehr Probleme gehabt hat oder. Wie eng überhaupt war euer Verhältnis? Eigentlich sehr eng, sehr eng. Das war wirklich, ich würde sagen, mein bester Freund. Mhm. Das ist. Ja, umso mehr kann ich dann. Wundert mich das ja auch sehr. Denn umso mehr kann ich dann verstehen, dass du da noch ziemlich neben der Spur läufst. Vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, was war. Man will ja auch immer wissen, was die Hintergründe sind, um das alles einzuordnen und zu verarbeiten. Das macht einen gerade so fertig. Ja, absolut. Weil ich mir irgendwie manchmal, ich habe das schon im Kopf irgendwie, ich stelle mir schon vor, dass wir überhaupt gar nicht mehr erfahren, woran er nun gestorben ist. Ja, das werdet ihr schon das erfahren. Ist nicht, da, das glaube ich schon. Ja, so, jetzt steht die Beerdigung an, in Kürze. Ja, am Dienstag, ja. Aber du wirst auf jeden Fall dorthin gehen. Ich werde hingehen, ja. Hast du denn? Ich weiß bloß nicht, wie ich das alles schaffen soll, um ehrlich zu sein. Ich habe sogar manchmal, was heißt Albträume, aber ich habe das, um auf Deutsch zu sagen, nicht wirklich realisiert bis jetzt so richtig. Ich denke manchmal noch, ach, in 2 Monaten oder so sitzen wir wieder zusammen oder ich träume das irgendwie. Das ist irgendwie. Deswegen ist die Beerdigung, Christian, sehr wichtig, glaube ich, auch für dich, dass du da hingehst. Dann bekommt das noch mehr eine Realität, eine Wahrheit. Ja, Freunde haben auch schon gesagt, das ist wie, da kann man dann, sag ich mal, richtig abschließen und so. Aber wo wir da auch in der Wohnung waren, ich war da jetzt 2-mal in der Wohnung, das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Ich sag dir, wenn das wirklich eine enge Verbindung war und das eine tolle, gute Freundschaft war, wird dich das auch noch lange begleiten, der Schmerz und die Traurigkeit. Ich glaube, es wird ein wenig besser weiß ich nicht, aber es ist ein wenig mehr zu ertragen, wenn man weiß, was nun der Hintergrund ist, woran er gestorben ist. Ja. Aber letztendlich, der Mensch ist weg und der Mensch kommt nicht wieder. Und das ist halt traurig und sehr schwierig. Hast du denn einen engen Kontakt mit der Schwester? Mit der Schwester, ja. Wie nimmt die das denn auf? Ja, bei ihr ist es, was heißt noch schlimmer, aber ich sag mal, wegen einem gewissen Punkt noch etwas tragischer, weil sie mir erzählt hat, dass sie sich auch, sag ich mal, nicht im Guten getrennt haben. Ach so, dann ist es natürlich ganz schlimm, ja. Er wollte 2 Tage vorher noch vorbeikommen und er war wohl sauer auf ihr und ist dann nicht angekommen da und die haben sich vorher noch gestritten und dann, ja. Das ist schlimm. Das ist schlimm, wenn dann ein Tod eintritt. Und man kann das nicht wieder gut machen, das ist ganz traurig. Ja. Christian, ich kann dir nur sagen, da musst du jetzt durch diese traurige Zeit und das wird auch noch eine ganze Weile andauern. Versuch so viel wie möglich zu reden mit anderen Freunden. Das hilft, das erleichtert etwas. Ja. Die Beerdigung bringt eine Realität in die ganze Geschichte rein und dann hoffe ich sehr für euch und für die Freunde, dass bald herauskommt, woran er gestorben ist. Ja. Das habe ich auch, ja. Weil das fehlt da, wie gesagt, noch. Das ist ganz schlimm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir das nie erfahren, woran der gestorben ist. Ja, ich glaube, ihr werdet das erfahren, Christian. Ich mache mal einen Vorschlag. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Ja. Beim Psychologe, der Frank, wird das machen. Und dir wünsche ich alles Gute und viel Kraft für die nächste Zeit. Hier ist Andreas. Andreas ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Domian. Andreas. Ich habe gehört, du hörst Ende des Jahres auf. Das tut mir leid für dich, weil ich schon seit Jahren deine Sendung höre. Das wollte ich dir am Anfang erst noch sagen. Dankeschön, sehr nett von dir. Aber es ist meine freie Entscheidung und ich... Ja, weiß ich. Das weiß ich alles. Okay. Andreas, um was geht's? Folgendes, warum ich dich anrufe. Ich habe vor 4 Wochen im Internet bei Yappi eine Frau mit 2 Kindern kennengelernt und habe... Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Wo hast du die kennengelernt? Bei Yappi, das ist im Internet so eine Kommunikations-Ding. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee, habe ich noch nicht gehört, aber es ist so eine Plattform. Halt so eine ist so eine Plattform im Internet und sowas, nicht nur in einer anderen Form. Okay. So, ich habe schon seit Jahren jemanden gesucht, weil ich immer alleine war. War nie verheiratet, hat sich mir ergeben, weil ich beruflich viel unterwegs war und im Ausland war. Und habe mich dann hier in Deutschland wieder selbstständig gemacht, als meine Eltern damals gestorben sind. Vor wie viel? Wie lange? Wann hast du sie kennengelernt? Was hast du gerade gesagt? Die habe ich jetzt vor 4 Wochen kennengelernt. Vor 4 Wochen? Okay, ich hatte 4 Wochen. Vor 4 Wochen erst so. Okay. Und jetzt hatte ich immer Schmerzen gehabt und bin dann zum Arzt gegangen. Und die haben dann eine Gewebeprobe entnommen. Und die haben dann festgestellt, dass ich Magenkrebs im Endstadium habe, haben die gemeint. Mhm. So, jetzt habe ich morgen noch mal eine Untersuchung, das weiß sie auch. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was ich morgen machen sollte, wenn ich dir das Ergebnis bekomme, weil sie vermuten, dass die Bauchspeicheldrüse auch schon betroffen ist. Ich weiß nicht, ob ich morgen Schluss machen soll oder was ich ihr sagen soll, weil ich kann ihr das nicht zumuten. Also in der kurzen Zeit habe ich sowas wie mit ihr in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Sie hat noch zwei Kinder, die fahren voll auf mich ab. Und letzte Woche war das denn so, weil die Herbstferien anfingen, fährt die immer in den Herbstferien mit den zwei Kindern nach Dorum-Neufeld, das ist an der Nordsee, da unten bei Bremerhaven. Mhm. Bremerhaven. Und da hat die mir telefonisch in Kontakt. Und da hat sie mich dann angerufen und da hat sie gesagt, ach, du fehlst mir. Und da habe ich gesagt, ja, du mir auch. Und da habe ich gesagt, am liebsten würde ich jetzt bei dir sein. Und da sagt die auf einmal am Dienstag am Telefon zu mir, ja, dann komm da, wenn du willst. Die Kinder wollen das auch. Mhm, und da bin ich Mittwoch hingefahren und habe bis Sonntag war ja dann Schluss mit der Ferienwohnung. Und dann habe ich besonders mit den Kindern mir die Zeit verbracht. Wir also haben eine schöne Zeit verbracht miteinander. Ja, eine schöne Zeit. Das waren die schönsten vier Tage in meinem Leben, ehrlich so. Also so intensiv habe ich es noch nicht erlebt. Dann wollte sie gleich mit mir schlafen. Am ersten Abend, die Mittwoch, ich habe gedacht, ich bin verrückt. Und weil ich dann nicht so ein Typ bin sofort. Und dann hat das auch nicht funktioniert mit dem da, weil ich zu viel im Kopf hatte. Weißt du, was ich meine jetzt? Und, na gut, meinen Sie, das wäre nicht schlimm. Also ihr hattet noch keinen sexuellen Kontakt bisher? Doch, wir haben uns gestreichelt und geküsst im Bett. Ja. Und dann hat die mir, ich weiß nicht, ob ich das am Telefon sagen darf, einen leicht geblasen noch. Mhm. Ja, kannst du sagen, ich, klar. Darf ich sagen, ich weiß nicht. Ja, nun, ist es ja auch gesagt. Ja, wie viel was sagen darf, ich weiß es nicht, glaube ich da nicht so. Und alles sehr schön, das waren die schönsten Tage. Und die Kinder fahren voll auf mich ab. Mhm. Das sind zwei Mädchen, 12 und 14 Jahre alt. Also jetzt. Andreas, jetzt sag mir doch mal bitte, was zu dieser Diagnose. Ist das wirklich definitiv? Ja, das hat der Arzt mir gesagt. Und du ich habe morgen um 12 noch einen Termin und da wollte er mir das alles dann schriftlich mitgeben und so. Welche Untersuchungen sind denn bisher gemacht worden? Also ich habe jetzt so eine Magenuntersuchung gemacht. Eine Magenspiegelung? Ja, Magenspiegelung und da wurde dann bei dem, das ist ein Internist, da wurde bei dem in der Praxis, ist er mit einem Stab mit einer Betäubung reingegangen und hat Gewebeproben entnommen. Weil ich immer Schmerzen hatte in den Oberbau, oder? Mir immer übel gewesen und nehme in letzter Zeit auch ab. Aber du warst noch nicht in einer Klinik? Nein, noch nicht. Mhm. Pass auf, jetzt geht's weiter. Und dann habe ich ihn ja darauf, dann ein paar Tage später soll ich anrufen und da hat er mir am Telefon gesagt, ja, Sie haben Magenkrebs. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, was soll ich mir das nochmal vorstellen? Sagt er, ja, die Metastasen sind schon da und er sagt, er geht vom Endstadium aus. Ich sage, Endstadium heißt so, dass man bald sterben wird. Sagt er, ja, das müssen wir dann noch besprechen. So. Ich bin gerade etwas, muss ich hier sagen, etwas irritiert, dass ein Arzt... Ja, ich kenne mich da nicht aus. Nee, dass der Arzt nach einer Untersuchung von einem Endstadium spricht. Eigentlich wird man sehen. Ja, aber eigentlich geht man in die Klinik, da wird man auf den Kopf gestellt, da wird alles Mögliche erstmal untersucht und nochmal durchgecheckt. Und dann wird überlegt, was man tun kann, ob eine Operation möglich ist, eine Chemotherapie, eine Bestrahlung und so weiter. Das habe ich im Internet auch, alles gelesen. Ich habe mich natürlich dort, wo ich das gehört habe, natürlich im Internet also schlau gemacht. Ne? Und was da aber halt auch alles steht, wenn man Bauchspeicheldrüsenkrebs vermutet, der auch, dass ich das auch mal habe. Aber du musst so schnell wie möglich in eine Klinik. Ja, ich habe morgen um 12 Uhr bei dem Termin und ja, diesen Mann. Ja, bei dem Arzt, genau. Bei dem Internisten nochmal. Genau. Ja, 12 Uhr nochmal einen Termin. Das habe ich der Susanne, so heißt die Freundin, auch gesagt. Und das sagt sie heute auch zu mir, Mensch, 4 Wochen haben wir so schön gehabt und jetzt soll das so enden. Also du hast ja schon eine Andeutung gemacht, dass da. Ja, ich hab schon gesagt, dass es Krebs wahrscheinlich ist. Moment, langsam. Was soll ich hier denn bitte sagen, Anastor? Sollte ich hier sagen, ich kopiere morgen oder was? Ja, so schnell geht's ja auch nicht. Ich hatte am Anfang verstanden, dass du es ihr noch gar nicht gesagt hast. Aber du hast doch, das hier. Du hast auch das Wort Krebs ist auch schon gefallen. Ja, habe ich hier gesagt, Magenkrebs, hätte der Arzt gesagt. Und dann habe ich ein bisschen, ich habe nicht gesagt, dass der mir schon zu viel gesagt hat, da habe ich gesagt, ja. Morgen kriege ich das alles gesagt. Ich wusste nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Na, aber du hast es dir doch jetzt schon gesagt. Wie sagt man einer Frau und zwei Kindern, dass man vielleicht in ein paar Monaten sterben wird oder dass man in eine Klinik muss? Langsam. Wir haben schon Pläne gemacht. Ja. Wir haben uns vorgestern Haus angeguckt. Weil ich wohne Andreas, wir wissen jetzt beide nicht genau, was da bei dir los ist. Du hast eine ernste Diagnose, das glaube ich, das muss man dann auch sehr ernst nehmen. Aber was da alles jetzt dranhängt und was man tun kann und ob es dann Todesurteil ist oder das wissen wir doch alles noch gar nicht. Ja, aber was man so im Internet lesen tut. Da, was bringt die Chemo? Die Chemo bringt die Verlängerung und die Qualen dann nur. Nee, Andreas, so können wir da nicht drüber reden. Du musst mit einem du musst wirklich mit qualifizierten Ärzten in einer Klinik darüber reden, ja. die dir das genau erklären, wie der Stand der Dinge ist. Es gibt ja Chemotherapien, die sind zwar hart, aber da hat man durchaus die Chance, dass man noch ein gutes Stück Lebensqualität gewinnt oder vielleicht sogar eine Heilung erfährt. Ja. Aber das ist bei dir alles noch gar nicht klar, wie fortgeschritten das ist und ob man vielleicht auch nicht operieren kann. Ja, aber auch wenn ich in die Klinik muss und das alles und das geht vielleicht alles, was für ein Mensch bin ich in der, was für Leid muss die Frau mit den Kindern dann durchmachen? Das ist das, was sie ersparen will. Mhm. Aber du hast es, aber du hast es. Ich habe heute einen Bekannten unterhalten darüber, über die Sache, der sagt auch, das wird für die Frau ein Leidensweg werden, nach vier Wochen gleich. Mhm. Das glaube ich auch, Andreas, aber so ist das mit der Liebe. Manchmal ist die Liebe, wird auch schon sehr schnell belastet. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass du schwer krank bist. Und ihr habt ein so gutes Verhältnis, wie du es mir gerade geschildert hast. Ja, was ich mit der in vier Wochen aufgebaut habe, habe ich nie in meinem Leben mit irgendeiner Frau über längere Zeit aufgebaut. So, und insofern finde ich es auch völlig legitim, dass du ihr das gesagt hast. Dass das für sie auch nicht schön ist, ist klar. Aber das ist jetzt mal so. Und die Kinder fahren voll auf mich ab, das habe ich schon nie gehabt. Die eine ist 12, die andere ist 40. Aber auch Kindern kann man erklären, dass ein Mensch krank oder schwer krank ist. Vor allen Dingen. Da haben wir heute drüber gesprochen. Sie wollte, dass ich heute kam, aber ich bin nicht hingefahren. Warum frag mich jetzt nicht? Frag mich nicht, obwohl ich Sehnsucht hatte. Wir wohnen nur 17 Kilometer auseinander. Andreas, warum ich nicht hingefahren bin. Ja, wahrscheinlich, weil du Angst hast, weil du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst. Also, ja, genau. Der nächste Schritt ist, dass du in eine Klinik musst. Wir werden dich... Ja, das habe ich alles verstanden. Und wir werden aber ganz kurz noch. Wie willst du das den Kindern beibringen? Sie weiß es nicht und ich weiß es auch nicht. Andreas, das ist... Hintergrund gerufen. Andreas, komm. Andreas, das ist jetzt erstmal nicht dein Problem, wie sie das den Kindern beibringt. Sie ist die Mutter. Und die Kinder sind keine vier oder fünf mehr, sondern sind schon fast Jugendliche. Ja. Da kann man denen auch sagen, der Andreas hat eine schwere Magenerkrankung. Man muss es ja nicht so dramatisch machen. Damit sollst du dich jetzt gar nicht belasten. Das wird sie. Ja, tue ich, aber das ist doch aber das wird sie als Mutter schon machen. Ja, pass auf, jetzt werden. Ich weiß nicht, wie weit sie die Kraft dafür hat. Ja, das wird sie schon haben. Das wird sie schon haben. Ja, jetzt, warum ich dich eigentlich angerufen hatte, um dich zu fragen, was ich morgen machen soll, wenn ich das Ergebnis kriege. Ich hatte eigentlich vor, morgen hier zu schreiben, aber ja, bitte Schluss ist und wollte gar nicht mehr anrufen. Wollte die Handynummer abmelden. Nein, das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Nein, das würde ich nicht machen. Das finde ich. Ich weiß, dass ich das bitter bereuen werde, mein ganzes Leben lang. Wenn ich die Frau wäre, wäre ich auch sauer. Das gehört halt dazu, dass man dann halt auch in so schweren Zeiten dann auch beieinander und zueinander steht. Aber nach vier Wochen. Das ist sehr tragisch, dass das nach vier Wochen ist. Das sehe ich auch ein. Sie hat heute zu mir gemeint, weil sie auch nicht so besonders fand, aber ich habe sie nicht übel genommen, weil man ihr nichts übel nehmen kann. Sie hat heute gemeint, wärst du mal früher zum Arzt gegangen. Ja gut, das sagt man so. Ich habe gedacht, Bauchschmerzen hast du, weil ich Stress hatte, verstehst du? Andreas, wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen, weil ich möchte, dass wir dir noch ein paar wichtige Telefonnummern an die Hand geben, unter anderem von der Deutschen Krebshilfe. Ich leg mir gleich einen Zettel und einen Stift. Du brauchst jetzt einfach einen Leitfaden, wo du an kompetente Menschen kommst, die dir sagen, was du mit dieser schweren Erkrankung machen musst. Und dann drücke ich von ganzem Herzen die Daumen, dass es doch noch rechtzeitig war und dass man dir noch helfen wird können. Also soll ich hier morgen nach der Untersuchung, morgen Mittag und Nachmittag Sie anrufen und nicht sagen, was der gesagt hat. Das finde ich schon, ja. Das ist also ich soll die Sache nicht beenden. Nein, finde ich, würde ich nicht. Gut, machen. Okay, ja. Deswegen habe ich dich angerufen. Das ist das, was ich von dir wissen wollte. Das war eigentlich der Hauptgrund. Gut, Andreas, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Und ich bedanke mich, ich wünsche alles Gute. Ciao, du Mensch. Alles Gute, tschüss. Ja, danke. Kira ist hier. Kira ist 27. Guten Morgen, Kira. Guten Morgen. Liebe Kira, schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Ich wollte eigentlich ich bin 27 und es ist jetzt seit einem Jahr so, dass mein Leben so ist, dass ich sage, wenn es so bleibt, ist es in Ordnung, weil die letzten 26 Jahre waren die Hölle. Warum waren die 26 Jahre die Hölle? Ist also von seit ich denken kann eigentlich bis zu meinem 12. Lebensjahr kenne ich meine Mutter eigentlich auch nur als, sie war halt schwer alkoholkrank. Mhm. Und ich kenne sie auch eigentlich nur alkoholisiert und sie war halt da ziemlich gewalttätig. Bist du alleine bei deiner Mutter groß geworden? Nein, ich habe noch zwei Schwestern. Und gab es ihren Vater auch in der Familie? Ja, aber der war arbeiten bis von morgens bis spät abends. Das heißt, der hat gar nicht stattgefunden quasi? Also am Wochenende, aber sonst. Und hat die Mutter sich den anderen Kindern gegenüber auch so verhalten? Ja. Zu allen dreien. Also es war auch egal, wer es war, der es abgekriegt hat. Wir haben teilweise, unsere Kinder zu meiner ersten Etage. Mhm. Und du musst eigentlich direkt nach der Schule, gab es halt Mittagessen für 10 Minuten. Da wurde eine Eieruhr gestellt. Und wenn diese 10 Minuten rum waren, mussten wir halt ins Zimmer. Und wenn sie gerufen hat, haben wir oben an der Treppe gestanden und haben Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer zuerst die Treppe runtergeht. Weil das war auch derjenige, der es halt abgekriegt hat zuerst. Was hat sie dann gemacht? Geschlagen. Mit allem, was sie in die Finger kriegen konnte. Oder wenn wir die Treppe runtergegangen sind und sie ist hinter uns gelaufen und wir waren nicht schnell genug, hat sie uns die Treppe runtergeschubst. Hat sie das immer im alkoholisierten Zustand gemacht? Ja, ich würde behaupten, ja. Ich kenne sie eigentlich fast nur alkoholisiert. Mhm. Außer in Urlauben, da war sie, glaube ich, nicht da. Wie oft bist du geschlagen worden in diesen Jahren? In den 12 Jahren? Ja. Unzählige Male. Unzählige Male, das kannst du gar nicht zusammenzählen. Mhm. Täglich. Täglich. Hat sie dich mal verletzt sogar? Ja, teilweise so, dass wir nicht zur Schule gehen konnten. Und Sportunterricht war halt auch nicht möglich. Also sie hat mich ins Gesicht geschlagen. Mhm. Aber sonst überall, mit allem, was sie auch kriegen konnte. Wenn das so ist. Weil sie hat meine große Schwester immer so verprügelt, dass ich halt geschrien habe, du bringst sie um. Mhm. Und ich habe auch mehrmals die Polizei gerufen, schon als Kleinkind. Mhm. Aber wie das dann so ist, ne? Nichts gesehen, nichts gehört. Und habt ihr denn nicht dann euer Leid dann doch mal eurem Vater geklagt? Nein. Weil meine Mutter hat gesagt, wenn ihr eurem Vater was erzählt, dann bringe ich euch um. Und er hat das nicht mitbekommen, dass da alles schief lief? Ich möchte behaupten, ja, aber er streitet das ab. Aber natürlich muss er mitbekommen haben, dass seine Frau ständig besoffen war. Allein das muss er schon mitbekommen haben. Richtig. Und er muss auch mitbekommen haben, dass die Kinder völlig verspannt und verängstigt sind. Richtig. Er hat mal gesagt, er hat sich scheiden lassen, direkt nachdem er das erfahren hat. Und dann hat er auch mal erzählt, er hat gewartet mit der Scheidung, bis wir alt genug sind, damit er das Sorgerecht bekommt. Wie alt warst du, als die sich haben scheiden lassen? 12. 12. Und was ist danach dann mit dir passiert? Danach sind wir alle zu meinem Vater gekommen. Mhm. Die Scheidung hat 6 Jahre gedauert, bis wir volljährig waren im Prinzip. Mhm. Weil immer wieder Revision eingelegt worden ist, bis zum Oberlandesgericht ging das sogar. War denn das Leben bei dem Vater dann besser? Nein. Auch danach wurde es mindestens genauso schlimm. Das heißt, der Vater hat dich oder euch auch geschlagen? Ja. Wie erklärst du dir das, wenn er sich vorher hat er euch nicht geschlagen gehabt? Nein. Überforderung, denke ich. Das heißt, du kamst quasi vom Regen in die Traufe? Ja. Und die anderen Kinder? Also er war halt selten zu Hause, er hatte dann eine neue Freundin. Und er war 2-mal die Woche vielleicht zu Hause, aber dann halt konnte man es auch nicht recht machen. Und die anderen Kinder waren auch bei ihm? Ja, die neue Freundin, die hatte einen eigenen Haushalt mit ihren Kindern. Nee, ich meine, deine Geschwister waren auch mit. Ach so, die waren auch alle da. Ja. So, dann bist du mit 18 dann von ihm weggegangen? Mit 16. Mit 16. Ja. Aber dann danach hattest du immer noch kein gutes Leben. Nein. Was ist dann passiert? Mit 16 ist das Ganze eskaliert. Da hat er mich am Hals gepackt und an eine Wand so hochgedrückt, wo ich mich dann halt aus Gegenwehr um mich geschlagen habe und habe ihn halt auch ins Gesicht geschlagen. Mhm. Und da bin ich das erste Mal zu Hause rausgeflogen. Mhm. Wo bist du dann hingegangen? Zu einer Freundin. Zu einer Freundin? Mhm. Aber da konntest du nicht lange wohnen, oder doch? 6 Wochen, bis die Mutter mich wieder nach Hause geschickt hat, ja. Und wie lange warst du dann noch bei deinem Vater? Selten. Also ich war die größte Zeit dann bei meinem damaligen Freund. Mhm. Hatte da auch schon meine Ausbildung. Und bin dann nochmal nach der Trennung für ein paar Wochen nach Hause und dann aber auch raus. Mhm. Aber dann, jetzt bist du 27. Dazwischen liegen jetzt auch nochmal fast 10 Jahre. Genau. Du hast gerade am Anfang gesagt, seit einem Jahr geht's dir ganz gut. Ja. Aber bis dahin nicht. Nein. Was war denn dann bis dahin noch so schlimm? Was ist da geschehen? Also bis zu deinem 26. Lebensjahr? Ja, also ich bin dann ausgezogen und bin seitdem, das ist ja jetzt 9 Jahre her, mhm. 7-mal, glaube ich, umgezogen. Mhm. Halt immer. Ja, immer dem Glück hinterher, ne? Geguckt, wo kann ich glücklich werden. Aber irgendwie ging es dann in die Brüche. Den Zusammenbruch hatte ich dann vor 2,5 Jahren. Mhm. Da hatte ich eine Wohngemeinschaft. Und der Mitbewohner ist dann arbeitslos geworden. Hat dann die Miete nicht mehr gezahlt. Mhm. Und ist auch ausgezogen. Und ich konnte aber damals die Wohnung nicht kündigen, weil wir beide im Mietvertrag standen. Mhm. Und der Vermieter meinte, er bräuchte beide Unterschriften, damit die halt gültig ist, diese Kündigung. Mhm. Es sei denn, ich wäre auch arbeitslos. Dann wird halt keiner mehr die Miete zahlen können, weil einer, der halt, wenn wir beide im Mietvertrag stehen, ist das wie eine Lebensgemeinschaft. Da muss halt der eine für den anderen aufkommen. Und was hatte das zur Folge jetzt für dich? Ich habe dann meinen Job gekündigt. Ich habe die Miete gezahlt, bis ich im Dispo war und selber nicht mehr konnte. Bin dann aus der Wohnung rausgeflogen. Mhm. Und bin dann in eine Klinik gelandet, wo die Türen zu sind. Mhm. Ja. Wie kommt es, dass es dir jetzt seit einem Jahr gut geht? Genau, ich war dann in der Klinik für 2 Monate, glaube ich. Bin danach zu meiner Schwester gezogen, auf der Couch erstmal für ein paar Monate, mhm. bis wir dann eine eigene Wohnung zusammengekriegt haben. Da haben wir ein Jahr lang zusammen gewohnt, was aber auch irgendwie nur Ärger und Stress waren, weil es halt mir auch nicht gut ging. Ich glaube, ich war auch selber unerträglich in der Zeit. Sie halt einen neuen Freund hatte, mit dem es nur Stress gab. Mhm. Und jetzt bin ich seit einem Jahr in einer eigenen Wohnung alleine. Und es ist nichts Größeres passiert. 2010 ist meine Mutter dann auch verstorben, wo ich dabei war, blöderweise. Hattest du noch Kontakt während der Jahre mit ihr, zu ihr? Sie hat 6 Wochen bevor sie verstorben ist, noch geheiratet. Mhm. Und da hat man den Kontakt wieder aufgenommen und es ging dann eigentlich wieder so bergauf. Und es ging bergauf nach all dem, was da passiert war in der Vergangenheit? Ja. Wie erklärst du das? Man verzeiht es so schlimm. Hat sie dich um Verzeihung gebeten? Nein. Du hast sie hat immer gesagt, sie hat schon damals, als wir Kinder waren, ich weiß noch einmal, hat sie uns bis auf den Dachboden geschleppt, sag ich mal, und hat das Fenster aufgemacht, das Dachfenster, und hat uns angebettelt, dass wir alle 3 aus dem Fenster springen, damit sie uns los ist. Sie hat immer gesagt, sie wollte uns nicht und wir sind schuld, dass sie krank ist. Aber sie war halt krank und irgendwie fand man ist in der Lage, Sachen zu verzeihen, die eigentlich nicht sind. Jetzt hast du gerade gesagt, du warst leider dabei, als sie gestorben ist. Warum leider? Weil ich an dem Tag war ich mit einer Freundin die hatte ein kleines Kind und wir waren im Freizeitpark mit der. Mhm. Und ich habe mich auf dem Rückweg verfahren. Mhm. Und ich wäre niemals an der Wohnung von meiner Mutter vorbeigefahren, wenn ich mich an diesem Tag nicht verfahren hätte. Mhm. Und wie ich halt an dieser Wohnung vorbeigefahren bin, bog gerade der Krankenwagen bei ihr auf dem Parkplatz. Ach, und da hast du gedacht, jetzt gehe ich mal rein. Genau. Und dann aber du konntest ja nicht wissen, dass es um sie geht. In der Wohnung. Aber du konntest ja nicht wissen, dass der Krankenwagen sich um sie kümmert. Nein, aber ich wusste ja, meine Mutter ist schwer krank und... Mhm. Eine Ahnung. Richtig, ja. Und bist du hochgegangen und was... Ja, ich bin da die Treppe hochgerannt, noch vor den Sanitätern war ich oben. Mhm. Da hat dann ihr Ehemann die Tür aufgemacht. Und ich habe dann nur gefragt, was passiert ist, und hat dann nur gesagt, sie liegt im Schlafzimmer. Dann bin ich ins Schlafzimmer gerannt, ja, und da lag sie dann aber auch schon leblos im Bett. Da war sie schon verstorben? Ja, sie wurde dann noch reanimiert und hat dann noch einen Tag im Koma gelegen und ist dann verstorben. Warum sagst du, leider war ich dabei? Weil das sind halt Sachen, die man nicht aus dem Kopf kriegt. Ne? Ich habe halt neben ihr gesessen, während sie reanimiert wurde. Und ich habe ihr halt erzählt, dass ich ihr verzeihe, wenn sie aufwacht. Ja. Das sind halt Sachen, die man ihr gerne gesagt hätte. Ja. Aber sie konnte nichts mehr sagen. Sie hat nichts mehr gesagt. Ich finde das ganz großartig, Kira, dass du verzeihst nach all dem, was dir widerfahren ist. Ich muss das wirklich sagen. Ich sage auch immer, wenn meine Freunde sagen, irgendwie, ich habe einen Arbeitskollegen, der hat mit seiner Mutter keinen Kontakt. Und ich sage mir immer wieder, du musst den Kontakt aufnehmen. Ich weiß, wie es ist. Ich hätte ihr gerne gesagt, dass ich ihr verziehen habe. Jetzt hast du endlich ein ruhiges Jahr hinter dir. Richtig, ich bin letztes Jahr. Du lebst alleine in einer Wohnung, sagst du. Hast du einen Job auch? Ja. Das heißt, du verdienst deinen Unterhalt und kannst dein eigenes Leben führen. Genau. Endlich, also ruhig. Ich habe seit 9 Monaten auch einen Partner. Das empfindest du doch sicherlich alles als sehr großes Glück. Ja, wofür man aber auch kämpfen musste. Also. Aber es sei dir so gegönnt, es sei dir so sehr gegönnt, Kira, nach all diesen Jahren, dass du es jetzt geschafft hast. Und ich wünsche dir so von ganzem Herzen, dass das jetzt weiter auch so bleibt. Ja, ich mir auch. Hast du eigentlich mal, wegen der ganzen vielen schlimmen Sachen, die du erlebt hast, warst du auch mal in längeren Therapien? Du hast gerade gesagt, du warst in der Klinik, aber auch in ambulanten Therapien. Ja, war nicht lange. Ich war bei einer Psychologin. Und mit der kam ich nicht zurecht. Wäre vielleicht nochmal eine Überlegung, das nochmal neu anzugehen? Ich fände es gut, wenn du an jemanden kommst, mit dem du gut kannst. Glaube ich, dass dir das sehr hilft. Ja. Ja, überhaupt drüber. Ich habe halt ganz lange gar nicht drüber gesprochen, was auch damals passiert ist bei uns zu Hause. Ja, genau. Und da hat man die Möglichkeit, eben sehr viel zu erzählen. Und das tut in den meisten Fällen ja gut, wenn man das da nochmal alles so von sich spricht oder von sich wegspricht. Ja. Ich habe ja, du weißt das wahrscheinlich, immer auch einen Psychologen hier im Hintergrund bei mir. Ja. Ich schlage dir vor, dass du mit dem nochmal ein paar Worte sprichst jetzt. Ja. Und er kann dir sicher auch noch ein paar Tipps geben, welche Art von Therapie für dich gut wäre. Nochmals, ich finde das ganz toll, dass du verzeihen kannst. Und ich freue mich sehr für dich, dass es dir jetzt gut geht und wünsche dir, dass es so bleibt. Ja, und ich möchte aber auch anderen sagen, denen es schlecht geht, es geht irgendwann bergauf. Ja. Es dauert, aber es geht bergauf. Schön, dass du es sagst. Ja. Liebe Kira, dann bitte ich dich aufzulegen und der Frank meldet sich gleich bei dir. Alles klar. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.43 Uhr und morgen ist ja Themennacht. Morgen heißt das Thema, ich verkaufe meinen Körper und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Geld für Sex nehmen, also mit Huren, mit Strichern, mit Escort-Damen, mit Escort-Herren, mit Chem-Sex-Anbieterinnen oder mit Amateur-Sex-Arbeitern. Und gerne auch mit Leuten, die vielleicht ein Organ verkauft haben oder mit Probanden für neue Medikamente. Ich verkaufe meinen Körper, unser Thema morgen. Ihr könnt euch gerne anmelden per Mail. domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung ab 0 Uhr oder während der Sendung anrufen. Ich verkaufe meinen Körper. Thema morgen, heute freie Themennacht und hier ist die Vera und Vera ist 65. Guten Morgen. Morgen. Hallo Vera. Hallo. Um was geht's bei dir, Vera? Um einen Gehirntumor, der Woche für Woche verschoben wird und ich auf einen OP in der Uniklinik warte. Also du hast den Tumor. Ja. Und warum wird der Termin verschoben? Angeblich, weil Gerätschaften in der Klinik kaputt sind und Intensivbetten überbelegt sind und sie hätten keinen Termin für mich. Und jetzt wartest du wie viele Wochen schon? Ja. schon etwas mehr als 3 Wochen sitze ich hier zu Hause und werde langsam verrückt. Das ist ja ungeheuer zermürbend. Ja. Du sitzt quasi zu Hause am Telefon und wartest, dass ein Anruf kommt, Sie können kommen. Ja, und mein Mann, der hat heute schon angerufen, was mit dem Termin ist. Gibt es keine andere große Klinik in deiner Nähe, wo du hingehen könntest? Ja, mein Mann und mein Sohn, die haben schon gefragt, ob ich nicht in einer anderen größeren Stadt gehen, fahren könnte, nach Essen oder irgendwo, um irgendwas zu machen. Das machen die nicht. Ich weiß nicht, die stellen sich da so, wie soll ich sagen, so unmenschlich an. Wir haben da über 10 Stunden gestanden und von einem Zimmer zum anderen und von einem Zimmer zum anderen 1000 Fragen gestellt, Blutdruck, Allergien und so weiter, alles. Mhm. Und danach, damit sie nach 6 Stunden nach Hause gehen können, um zu sagen, sie müssen auf Termin warten. Wann hat man denn diesen Tumor entdeckt bei dir? So ungefähr vor 4 Wochen, da kriegte ich Flimmern in den Augen, auf dem linken Auge hatte ich Flimmern und bin dann auch direkt zum Arzt, weil ich da auch gebrochen hatte, weil ich gedacht habe, ich hätte einen Schlaganfall eventuell, bin mit meinem Mann dahin gefahren und haben die mich erstmal zum Psychiater geschickt, weil sie gemeint hätten, das wären meine Nerven. Ich bin zum Augenarzt, Ohrenarzt und überall bin ich hingerannt, weil ich richtige Panik hatte. Mhm. Aber die haben nichts gefunden? Nein. Mhm. Und der Nervenarzt hat mich dann zum MRT geschickt, was ich dann auch zweimal ausgeschlagen habe, weil ich einmal so eine Panik darin bekommen habe in dieser Röhre. Mhm. Und dann bin ich doch zum Fluss gegangen, weil es schlimmer geworden ist. Mhm. Und da haben die dann den Tumor festgestellt. Und jetzt warte ich seit über 3 Wochen hier auf den OP-Termin. Vera, ist das... Damit die da irgendetwas mal unternehmen. Ist das ein gut operierbarer Tumor? Das wissen wir ja halt nicht. Der sitzt hinterm rechten Ohr, unterm Schädel, zur Wirbelsäule hin. Ich krieg langsam so einen Tunnelblick, hab Bewegungsstörungen. Und wenn ich dann, je nachdem, wie ich mich bücke oder bewege, weil ich habe ja zu Hause hier, ich bin ja zu Hause, da habe ich immer das Gefühl, ich werde so, als ob da irgendwelche Bahnen auf einmal ganz komisch sind, dann kriege ich so lahme Arme, als würde da was abfallen. Und auch der Kopf wird dann so schwer. Da habe ich das Gefühl, ich muss den Kopf nach vorne neigen und würde jeden Moment irgendwie so wie abgeschnitten umfallen. Da habe ich dann meine Schwester, Gott sei Dank, hier, die mir eine große Hilfe ist. Aber du bist mit den Nerven runter und das wäre jeder von uns, wenn man so eine Diagnose bekommt und man soll operiert werden und man muss 3 Wochen schon warten auf den OP-Termin. Ja, genau. Man weiß ja gar nicht, was in diesen 3 Wochen schon alles noch wieder passiert im Gehirn. Richtig, und davor habe ich nämlich Riesenangst. Du, ich habe das gerade so mitbekommen, du lebst im Ruhrgebiet. Nein, in Düsseldorf lebe ich. In Düsseldorf, okay, weil du was von Essen sagtest und so. Essen wegen der Ersatzklinik. In der Ersatzklinik. Hast du auch einen dich betreuenden Hausarzt an der Seite? Nee, gar nicht. Nee, die sagen... Da war ich ja auch so böse drüber, weil er ja gesagt hat, Frau Lehr, Sie haben das mit den Nerven. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, meine Frage war nur, wenn da jetzt ein guter Hausarzt gewesen wäre, dann wäre es eigentlich dessen Aufgabe zu organisieren, dass du vielleicht nach Essen oder nach Dortmund... Das würde heute nichts nützen, hat er gesagt. In der heutigen Zeit nicht mehr. Weil wir ihm das vorgeschlagen haben, ob er da nicht für sorgen kann, dass wenigstens etwas überhaupt passiert. Oder nach Köln, Köln ist nach. Ja, es müssen Spezialisten sein. Es müssen Spezialisten sein, gut, aber die haben wir in Köln, in Bonn und in Essen sicherlich auch. Ich habe gesagt, ich würde überall hinreisen, nur damit irgendetwas passiert, weil ich kann ja nicht ausweichen. Ich muss da irgendwas machen. Auch in deinem Fall, ich habe das gerade schon gesagt, Vera, rate ich dir dringend, wir geben dir gleich noch die Nummer mal, Kontakt mit der Deutschen Krebshilfe aufzunehmen. Ja. Meine Erfahrungen sind sehr gut mit der Deutschen Krebshilfe. Das heißt, du kommst an kompetente Leute, wenn du dort anrufst. Ja. Die dich dann auch weiter lotsen, was auch immer du tun könntest. Und die dir das auch erklären, was vielleicht doch für Möglichkeiten bestehen. Ja, genau. Denn ich kann doch nicht hier sitzen und jetzt abwarten, wie es mit mir weitergeht. Nee, was sagen die denn? Geben die denn sagen die irgendwie, sie müssen noch 2-3 Wochen warten oder sagen sie gar nichts? Die sagen, bleiben Sie zu Hause, wir rufen Sie an. Das sagen die so leichtfertig dahin, ja, ohne sich vorzustellen. Ja, da sind ja Assistenten am Telefon in der Klinik, die dann privat die Leute anrufen für OP-Termine. Mhm. Nur mal übrigens gesagt, ich gehe mir davon aus, dass du keine Privatpatientin bist. Nein. So, und wenn du eine Privatpatientin wärst, hätten sie dir schon die Tür aufgehalten. Mit Sicherheit. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja, mit Sicherheit, ganz, ganz genau. Also ich kann das sehr gut verstehen und finde das auch wirklich völlig... Das ist unmenschlich, ich kann nicht mehr. Ja. Vera, wir machen das jetzt so. Wir rufen dich gleich nochmal an und geben dir die entsprechenden Telefonnummern. Und dann setzt du dich oder dein Mann morgen ans Telefon, direkt morgen früh und ruft die Krebshilfe an. Ja, ja? Ja. Ich drücke die Daumen, dass alles gut geht und dass bald alles über die Bühne geht. Ja. Von Herzen alles Gute. Du legst auf und wir melden uns. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss. Annika ist 27. Guten Morgen, Annika. Hallo, Domian. Ich bin noch ein bisschen traurig wegen der Anruferin. Ja, heute. Ich auch. Ich finde das auch ganz schlimm. Wenn man so in so einer anonymen Klinik sagt, wir melden uns bei Ihnen und die versetzen sich gar nicht in den Patienten, was da in einem vorgeht. Ich habe einen Gehirntumor. Jeden Tag kann der Tumor weiter wachsen und es vergeht Woche und Woche und Woche und ich finde es auch schrecklich. Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da ist das Thema, warum ich anrufe, auch ein bisschen unangenehm. Also das ist, Nee, sag mal, hier in unserer Sendung kann ja alles nebeneinander stehen. Ja, ist total richtig, aber ein bisschen unangenehm. Ja. Bei mir geht es halt einfach nur darum, um meine berufliche Situation. Mhm. Was machst du denn beruflich? Nix. Aber du hast was gelernt? Oder eine Ausbildung gemacht? Und zwar muss ich dazu sagen, also ich war gerade eine Woche lang 17 Jahre alt, da bin ich Mutter geworden. Mhm. Also, ja. Okay, da warst du abgelenkt, da musstest du dich um das Kind kümmern. Ja, gut. Genau. Und ich habe 2011 eine Lehre angefangen als Friseurin. Mhm. Da habe ich auch wirklich Glück gehabt, weil das war so eine, also wir wohnen in so einer ganz kleinen Stadt. Da hatte ich das Glück, dass ich da mal anfangen konnte. Und da habe ich meine Lehre angefangen. Also ich war ein Jahr da in meiner Lehre. Und meine damalige Chefin, um das jetzt mal irgendwie so grob zu erzählen, die wollte halt, dass sie einen Ansprechpartner hat für mich persönlich. So ein Elternteil oder sowas, irgendwie in der Art. Ein Ansprechpartner für dich persönlich? Genau, richtig. Was ja auch schon ein bisschen merkwürdig ist. Verstehe ich noch nicht so ganz, aber erzähl mal weiter. Ja, sie wollte halt einfach, dass sie mit jemandem, mit mir oder mit jemandem sprechen kann über mich. Und ja, verstehe ich auch bis heute nicht, aber egal. Auf jeden Fall hatte ich damals ein relativ gutes Verhältnis zu meinem Onkel gehabt und ich habe dann meinen Onkel daraufhin eingeweiht, weil ich wollte einfach nicht, dass meine Eltern da jetzt irgendwie großartig mit ihr in Kontakt treten oder sonst irgendwie was. So, und dann ist mein Onkel mit ihren in Kontakt getreten und die haben sich halt ineinander verliebt. Die Chefin und dein Onkel. Genau. Was ja nicht weiter schlimm wäre, unter Umständen, oder? Ja, für dich? Nee, eigentlich nicht. Konntest du denn die Lehre da zu Ende machen? Nein, dazu kommst ja. Also die Chefin, die ich damals hatte, die hatte ihre, ihr Geschäft aufgebaut aus Stammkunden beziehungsweise Freunde. Mhm. Waren dann auch Freunde, viele, die sie da hatte und so. Und dann, wenn ich da, wir standen nur zu zweit in den Laden. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man mit Freunden irgendwie darüber unterhalten möchte, dass man, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, der Fall ist mir auch immer noch nicht so ganz klar, was da nur vorgefallen ist. Also warum konntest du die Lehre nicht zu Ende machen bei der? Also und zwar war die Sache so, meine Chefin, die hatte viele Stammkunden gehabt, beziehungsweise die waren auch Freundinnen. Mhm. Und sie wollte halt mit ihren Stammkundinnen und ihren Freundinnen über meinen Onkel reden. Mhm. Ja, also dass sie da eben halt... Gut, und das ging jetzt nicht, wenn du dabei warst, oder wie? Genau. Mhm. Okay, genau. Das heißt also... Wir waren ja nur zu zweit in den Laden gewesen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist dann abgebrochen worden. Genau. Und seither ist nichts Neues passiert? Nein. Seither ist nichts Neues passiert. Ich habe dann, das war natürlich ein totaler Schicksalsschlag für mich, dass ich dann meine Ausbildung nicht weitermachen konnte. Mhm. Weil ich habe mir ja nichts zu Schulden kommen lassen. Es war eben halt das einzig Doofe, was ich gemacht habe, ist, dass ich meinen Onkel da irgendwie ihr vorgestellt habe. Mhm. Ja gut, okay. Aber Annika, warum bist du denn, hast du denn nicht versucht, direkt irgendwo anders die Lehre weiterzumachen? Mhm. Weil ich in einem kleinen Dorf wohne. Da gibt es nicht so viele Friseure. Genau. Ah, verstehe. Weil ich in einem kleinen Dorf wohne, so. Und dann hat sie mich Juni gekündigt und im August habe ich bei einem anderen Friseur angefangen, bei uns in diesem kleinen Dorf. Ach, doch. Genau, richtig. Der Mann, der hat dann gesagt so, er hat einen eigenen Laden, aber er hat keinen Ausbilderschein. Beziehungsweise er kann einen Laden führen, weil er viel Lehrleiter war. Mhm. Jahrelang, aber er kann nicht ausbilden. Okay, also ist das dann dadurch auch geplatzt? Nee, deswegen nicht. Er hat mich dann aufgenommen und hat gesagt, so, er guckt sich das jetzt mal irgendwie 3 Wochen an, wie ich arbeite und hin und her. Und wenn ich dann gut arbeite, dann wird er das mit seinem Ausbilderschein machen. Annika, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen, sonst kommen wir nicht mehr zu Potte. Letztendlich ist für mich das entscheidend, dass das auch nicht geklappt hat. Jetzt ist immer egal, jetzt weswegen, aber es hat nicht geklappt. Genau. Und das heißt, du stehst jetzt da ohne Ausbildung und möchtest eigentlich arbeiten. Genau. Und du bist aber erst 27. Das ist ja schon mal ziemlich gut, finde ich. Ja, schön, wenn das gut ist. Ja, natürlich. Wenn du jetzt 27 Jahre alt bin und nicht arbeiten kann, schön. Ja, gut. Nein, es ist nicht schön, dass du nicht arbeiten kannst, aber ich finde es gut, dass du noch relativ jung bist, weil damit Chancen verbunden sind. Ja. Wenn du jetzt 10, 15 Jahre älter wärst, wäre alles viel komplizierter. Möchtest du denn weiter oder nochmal in diesen Beruf der Friseurin gehen? Das wäre natürlich toll. Dafür müsstest du aber dann wahrscheinlich aus deinem Dorf raus. Genau. Oder und wahrscheinlich auch noch einen Hauptschul- bzw. Realschulabschluss machen müssen. Achso, du hast auch keinen Hauptschulabschluss? Nein. Und war es bei dem zweiten Chef da, dem war das egal gewesen? Genau. Ja. Hast du dich mal beraten lassen vom Arbeitsamt, was du tun könntest? Das Ding ist, dass ich 2013 einen ganz tollen Mann kennengelernt habe. Nicht der Kindesvater. Und mit dem ich dann eine Beziehung eingegangen bin. Und das Arbeitsamt dann eben halt so ist, der verdient genug. Mhm. Ich bekomme nichts mehr vom Arbeitsamt, also ich habe gar keine Förderung mehr vom Arbeitsamt. Nee, wenn es auch keine Förderung gibt, aber haben die irgendwelche Ideen, was du tun könntest? Nein. Finanziell bist du aber quasi abgesichert durch deinen Partner? Abhängig von meinem Partner. Abhängig von dem Partner, okay. Genau. Aber man könnte diese Abhängigkeit vielleicht ja auch nutzen, dass du den Hauptschulabschluss nachmachst. Aber das ist auch wieder mit Geld verbunden. Deswegen frag dich, ob das möglich ist, vielleicht. Nein. Auch nicht möglich. Das ist natürlich jetzt ein schwieriges Problem, was wir in ein paar Minuten jetzt, ein paar Sekunden nicht mehr lösen können. Auf jeden Fall musst du was unternehmen und du musst dich auch nochmal eingehend beraten lassen beim Arbeitsamt. Aber ich bin ja mit dem Arbeitsamt nicht mehr verbunden. Dann gehst du hin und sagst, meine Situation ist so und so. Was könnte ich machen? Geben Sie mir, machen Sie Beispiele für mich. Geben Sie mir Beispiele. Mhm. Wir rufen dich auch gleich nochmal an, Annika. Und vielleicht haben wir noch ein paar Ideen im Hintergrund, okay? Dankeschön, das wäre so lieb. Bis gleich, tschüss Annika, ciao. Tschüss. In der Technik, Volker Thake. Und hier nochmal unser Thema morgen. Das Thema heißt, ich verkaufe meinen Körper. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die Geld für Sex nehmen. Und auch gerne mit Leuten, die ein Organ verkauft haben. Oder mit Probanden für neue Medikamente. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und während der Sendung natürlich auch gerne. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.